Als junger Mann, so um die 10, da war ich sehr schön anzusehen, war groß und schlank, fast wie ein Baum. Senkte ich den Blick, sah ich den Boden kaum. Man schlug mich vor beim FC Bayern. Sollte ich im Tor rumeiern? Mir war das dann jedoch zu dumm, tourte lieber auf der Welt herum. Heute nun als alter Mann, der nichts mehr tut und gar nichts kann. Keine Zähne, keine Haare, war das Leben nicht das Wahre. Jedoch wenn ich so überlege, habe ich etwas falsch gemacht. Nein, alles bestens im Gehege, die Eier sind noch alle wach. Alles bestens im Gehege, die Eier sind noch alle wach. Alles bestens im Gehege, die Eier sind noch alle wach. Als junger Mann, so um die 10, da war ich sehr schön anzusehen, war groß und schlank, fast wie ein Baum. Senkte ich den Blick, sah ich den Baum.